Der dritte Tag brachte die zarte Erlösung, brachte sie gleich in der Frühe. Es war ein herrlicher Herbstmorgen, sonnig und frisch mit grau-silbrig übersponnenen Wiesen. Sonne und abnehmender Mond standen gleichzeitig ziemlich gleich hoch am reinen Himmel. Die Vettern waren früher als gewöhnlich aufgestanden, um dem schönen Tag zu ehren, ihren Morgenspaziergang ein wenig über die Vorschrift auszudehnen. Auf dem Waldwege, an dem die Bank neben der Wasserrinne stand, etwas weiter vorzudringen. Sie hatten aber den ansteigenden Teil des rötlichen Weges noch nicht zurückgelegt, waren erst ungefähr bis zu dem Punkte gelangt, wo damals der pneumatische Trupp dem Neuling begegnet war, als sie vor sich in einiger Entfernung langsam steigend Frau Schuscha gewahrten. Frau Schuscha in weiß, in weißem Sweater, weißem Flanellrock und sogar in weißen Schuhen, das rötliche Haar von der Morgensonne erleuchtet. Den jungen Hans Castorp belebte der schöne Morgen. Auch hatten in der Depression seine Seelenkräfte sich heimlich ausgeruht und klar leuchtete vor seinem Geist die Gewissheit, dass der Augenblick gekommen war, da der Bann, der auf ihm gelegen, gebrochen werden sollte. So griff er aus, den keuchenden, auch sonst widerstrebenden Joachim mit sich ziehend, und vor der Biegung des Weges, wo er eben ward und rechts hin den bewaldeten Hügel entlang führte, hatten sie Frau Schoscha so gut wie erreicht. Da verlangsamte Hans Castorp das Tempo wieder, um nicht in einem von Anstrengung verwilderten Zustand sein Vorhaben auszuführen. Und jenseits des Wegknies, zwischen Abhang und Bergwand, zwischen den rostig gefärbten Fichten, durch deren Zweige Sonnenlichter fielen, trug es sich zu und begab sich wunderbar, dass Hans Castorp links von Joachim die liebliche Kranke überholte, dass er mit männlichen Tritten an ihr vorüberging und in dem Augenblick, da er sich rechts neben ihr befand, mit einer hutlosen Verneigung und einem mit halber Stimme gesprochenen »Guten Morgen«, sie ehrerbietig, wieso eigentlich ehrerbietig, begrüßte und Antwort von ihr empfing. Mit freundlicher, nicht weiter erstaunter Kopfneigung dankte sie, sagte auch ihrerseits »Guten Morgen« in seiner Sprache, wobei ihre Augen lächelten. Und das alles war etwas anderes, etwas gründlich und beseligend anderes, als der Blick auf seinen Stiefel. Es war ein Glücksfall und eine Wendung der Dinge zum Guten und Allerbesten, ganz beispielloser Art und fast die Fassungskraft überschreitend. Es war die Erlösung. Die beschämende Herabstimmung von Hans Castorps Natur war überwunden durch den Gruß, den er mit Klawdia Schoscha getauscht hatte. Und ganz genau genommen war es dies Bewusstsein, dem eigentlich seine Genugtuung galt. Ja, Joachim hatte recht gehabt, Mercurius stieg wieder. Er stieg, als Hans Castorp ihn nach dem Spaziergang zu Rate zog, auf rund 38 Grad. Eigentlich war es schön von Herrn Settembrini, dass er auf Hans Castorp zutrat, um ihn in ein Gespräch zu ziehen und nach seinem Ergehen zu fragen. Aber es ist zweifelhaft, ob dieser die menschenfreundliche Vorurteilslosigkeit, die darin lag, dankbar zu würdigen wusste. Es mochte im Vestibül sein, am Sonntagnachmittag. Beim Concierge drängten sich die Gäste und streckten die Hände nach ihrer Post. »Sie erwarten ebenfalls Briefschaften, Ingenieur?« »Gott, Briefschaften, Herr Settembrini, ich bin doch kein Ambassadeur. Vielleicht ist eine Postkarte da für einen von uns. Mein Vetter sieht eben mal nach. Mir hat der hinkende Teufel da vorn meine kleinen Korrespondenzen schon ausgehändigt«, sagte Settembrini und führte die Hand zur Seitentasche seines unvermeidlichen Flausrockes. »Interessante Dinge. Dinge von literarischer und sozialer Tragweite, ich leugne es nicht. Es handelt sich um ein enzyklopädisches Werk, an dem mitzuarbeiten ein humanitäres Institut mich würdigt. Kurzum, schöne Arbeit.« Herr Settembrini brach ab. »Aber Ihre Angelegenheiten? Ihr Diapositiv haben Sie bekommen?« »Das habe ich bekommen«, bestätigte Hans Castorp wichtig. »Schon neulich. Hier ist es.« Und er griff in die innere Brusttasche. »Ah, Sie tragen es im Portefeuille, wie einen Ausweis sozusagen, einen Pass oder eine Mitgliedskarte. Sehr gut. Lassen Sie sehen.« und Herr Settembrini hob die kleine, mit schwarzen Papierstreifen gerahmte Glasplatte gegen das Licht, indem er sie zwischen Daumen und Zeigefinger seiner Linken hielt. Eine oft gesehene, sehr übliche Bewegung hier oben. Sein Gesicht mit den schwarzen Mandelaugen grimassierte ein wenig, während er das funäbre Lichtbild prüfte, ohne ganz deutlich werden zu lassen, ob es nur des genaueren Sehens wegen oder aus anderen Gründen geschah. »Ja, ja«, sagt er dann, »hier haben Sie Ihre Legitimation, ich danke bestens.« Und er reichte das Glas seinem Besitzer zurück, reichte es ihm von der Seite, gewissermaßen über den eigenen Arm hinüber und abgewandten Gesichtes. »Haben Sie die Stränge gesehen?« fragte Hans Castorp. »Und die Knötchen?« »Sie wissen«, antwortete Herr Settembrini schleppend, »wie ich über den Wert dieser Produkte hier denke. Sie wissen auch, dass die Flecke und Dunkelheiten da im Inneren zum allergrößten Teil physiologisch sind. Ich habe 100 Bilder gesehen, die ungefähr aussahen wie Ihres und die Entscheidung, ob sie wirklich einen Ausweis bildeten oder nicht, einigermaßen in das Belieben des Beurteilers stellten. Ich rede als Laie, aber immerhin als ein langjähriger Laie.« »Sieht Ihr eigener Ausweis schlimmer aus?« »Ja, etwas schlimmer. Übrigens ist mir bekannt, dass auch unsere Herren und Meister auf dieses Spielzeug allein keine Diagnose gründen. Und Sie beabsichtigen nun also, bei uns zu überwintern. Ich hoffe, Sie haben Ihre Sachen erhalten, warme Kleider, solides Schuhwerk.« »Alles, alles in schönster Ordnung, Herr Settembrini. Ich habe meine Verwandten informiert und unsere Haushälterin hat mir alles als Eilgut geschickt. Ich kann's nun aushalten.« »Das beruhigt mich. Aber halt, Sie brauchen einen Sack, einen Pelzsack. Wo haben wir unsere Gedanken? Dieser Nachsommer ist trügerisch. In einer Stunde kann's tiefer Winter sein. Sie werden hier die kältesten Monate verbringen.« »Ja, der Liegesack«, sagte Hans Castorp, »der ist wohl ein Zubehör. Ich habe auch schon flüchtig daran gedacht, dass wir in den nächsten Tagen mal mein Vetter und ich in den Ort gehen müssen und einen kaufen. Man braucht das Ding später nie wieder, aber schließlich für 4 bis 6 Monate lohnt es.« Es lohnt, Ingenieur«, sagte Herr Settembrini leise, indem er näher an den jungen Mann herantrat. »Wissen Sie nicht, dass es grauenhaft ist, wie Sie mit den Monaten herumwerfen? Grauenhaft, weil unnatürlich und Ihrem Wesen fremd nur auf der Gelehrigkeit Ihrer Jahre beruht. Ach, diese übergroße Gelehrigkeit der Jugend. Sie ist die Verzweiflung der Erzieher. Denn vor allem ist sie bereit, sich im Schlimmen zu bewähren. Reden Sie nicht, wie es in der Luft liegt, junger Mensch, sondern wie es Ihrer europäischen Lebensform angemessen ist. Hier liegt vor allem viel Asien in der Luft. Nicht umsonst wimmelt es von Typen aus der moskowitischen Mongolei. Diese Leute«, und Herr Settembrini deutete mit dem Kinn über die Schulter hinter sich, »richten Sie sich innerlich nicht nach ihnen. Lassen Sie sich von Ihren Begriffen nicht infizieren. Setzen Sie vielmehr Ihr Wesen, Ihr höheres Wesen, gegen das Ihre und halten Sie heilig, was Ihnen, dem Sohn des Westens, des göttlichen Westens, dem Sohn der Zivilisation, nach Natur und Herkunft heilig ist, zum Beispiel die Zeit. Diese Freigebigkeit, diese barbarische Großartigkeit im Zeitverbrauch ist asiatischer Stil. Das mag ein Grund sein, weshalb es den Kindern des Ostens an diesem Orte behagt. Haben Sie die bemerkt, dass wenn ein Russe 4 Stunden sagt, es nicht mehr ist, als wenn unser eins eine sagt? Leicht zu denken, dass die Nonchalance dieser Menschen im Verhältnis zur Zeit mit der wilden Weiträumigkeit ihres Landes zusammenhängt. Wo viel Raum ist, da ist viel Zeit. Man sagt ja, dass sie das Volk sind, das Zeit hat und warten kann. Wir Europäer, wir können es nicht. Wir haben so wenig Zeit, wie unser edler und zierlich gegliederter Erdteil Raum hat. Wir sind auf genaue Bewirtschaftung des einen wie des anderen angewiesen. Auf Nutzung. Nutzung, Ingenieur. Carpe diem. Das sang ein Großstädter. Die Zeit ist eine Göttergabe, dem Menschen verliehen, damit er sie nutze. Sie nutze, Ingenieur, im Dienste des Menschheitsfortschritts. Selbst dieses letzte Wort, so viele Hindernisse es seiner mediterranen Zunge bieten mochte, hatte Herr Settembrini auf erfreuliche Art klar, wohllautend und, man kann wohl sagen, plastisch zu Gehör gebracht. Hans Castorp antwortete nicht, benommen wie ein Schuljunge von so viel Moral. Man sah übrigens Herrn Settembrini an, dass seine Gedankentätigkeit auch im Schweigen noch ihren Fortgang nahm. Noch immer stand er dicht vor Hans Castorp, so dass dieser sich sogar ein wenig zurückbeugte, und seine schwarzen Augen waren in fixer und sinnend blinder Einstellung auf des jungen Mannes Gesicht gerichtet. »Sie leiden, Ingenieur, Sie leiden wie ein Verirrter, wer sähe es Ihnen nicht an. Aber auch Ihr Verhalten zum Leiden sollte ein europäisches Verhalten sein. Nicht das des Ostens, der, weil er weich und zur Krankheit geneigt ist, diesen Ort so ausgiebig beschickt. Mitleid und unermessliche Geduld, das ist seine Art, dem Leiden zu begegnen. Es kann, es darf die unsrige, die ihre, nicht sein. Wir sprachen von meiner Post. Sehen Sie hier. Oder besser noch, kommen Sie. Es ist unmöglich hier. Wir ziehen uns zurück. Wir treten dort drüben ein. Ich mache Ihnen Eröffnungen. Welche kommen Sie?« Und sich umwendend zog Hans Castorp fort aus dem Vestibül in das erste, dem Portal am nächsten gelegene der Gesellschaftszimmer, das als Schreib- und Leseraum eingerichtet und jetzt leer von Gästen war. Herr Settembrini schritt bis in die Nähe eines der Fenster vor. Hans Castorp folgte ihm, die Tür blieb offen. »Diese Papiere«, sagte der Italiener, indem er aus der beutelartigen Seitentasche seines Flauses mit fliegender Hand ein Konvolut, ein umfangreiches, schon geöffnetes Briefkuvert zog und seinen Inhalt, verschiedene Drucksachen nebst einem Schreiben, vor Hans Castorps Augen durch die Finger gleiten ließ. »Diese Papiere tragen in französischer Sprache den Aufdruck Internationaler Bund für Organisierung des Fortschritts. Man sendet sie mir aus Lugano, wo sich ein Filialbüro des Bundes befindet. Sie fragen mich nach seinen Grundsätzen, seinen Zielen. Ich gebe sie Ihnen in zwei Worten. Die Liga für Organisierung des Fortschritts leitet aus der Entwicklungslehre Darwins die philosophische Anschauung ab, dass der innerste Naturberuf der Menschheit ihre Selbstvervollkommnung ist. Die Zahl ihrer Mitglieder in Frankreich, Italien, Spanien, der Türkei und selbst in Deutschland ist bedeutend. Auch ich habe die Ehre, in den Bundesregistern geführt zu werden. Ein wissenschaftlich ausgearbeitetes Reformprogramm großen Stils ist entworfen, das alle augenblicklichen Vervollkommnungsmöglichkeiten des menschlichen Organismus umfasst. Das Problem der Gesundheit unserer Rasse wird studiert. Man prüft alle Methoden zur Bekämpfung der Degeneration, die ohne Zweifel eine beklagenswerte Begleiterscheinung der zunehmenden Industrialisierung ist. Ferner betreibt der Bund die Gründung von Volksuniversitäten, die Überwindung der Klassenkämpfe durch alle die sozialen Verbesserungen, die sich zu diesem Zwecke empfehlen. Endlich die Beseitigung der Völkerkämpfe, des Krieges, durch die Entwicklung des internationalen Rechts. Vor allem beeifert sich der Bund, den politischen Fortschrittsparteien aller Länder mit seinem Material zur Hand zu gehen. Sie folgen meinen Worten, Ingenieur? Absolut, antwortete Hans Castorp heftig und überstürzt. Er hatte bei diesem Wort das Gefühl eines Menschen, der ausgeleitet und sich eben noch glücklich auf den Füßen hält. Herr Settembrini schien befriedigt. Ich nehme an, es sind neue, überraschende Einblicke, die Sie da tun. Ja, ich muss gestehen, es ist das Erste, was ich über diese Anstrengungen höre. Hätten Sie nur, rief Settembrini leise, hätten Sie nur früher davon gehört. Aber vielleicht hören Sie noch nicht zu spät davon. Nun, diese Druckschriften. Sie wollen wissen, was Sie behandeln. Hören Sie weiter. Im Frühjahr war eine feierliche Hauptversammlung des Bundes nach Barcelona einberufen. Sie wissen, dass diese Stadt sich besondere Beziehungen zur politischen Fortschrittsidee rühmen kann. Der Kongress tagte eine Woche lang unter Banketten und Festlichkeiten. Guter Gott, ich wollte hinreisen. Es verlangte mich sehnlichst, an den Beratungen teilzunehmen, aber dieser Schuft von Hofrat verbot es mir unter Todesdrohungen. Und was wollen Sie? Ich fürchtete den Tod und reiste nicht. Ich war verzweifelt, wie Sie sich denken können, über den Streich, den meine unzulängliche Gesundheit mir spielte. Nichts ist schmerzhafter, als wenn unser organisches, unser tierisches Teil uns hindert, der Vernunft zu dienen. Desto lebhafter ist meine Befriedigung über diese Zuschrift des Büros von Lugano. Sie sind neugierig auf Ihren Inhalt? Das glaube ich gern. Ein paar flüchtige Informationen. Der Bund zur Organisierung des Fortschritts, eingedenk der Wahrheit, dass seine Aufgabe darin besteht, das Glück der Menschheit herbeizuführen. Der Bund also hat in Barcelona die Herstellung eines vielbändigen Buchwerkes beschlossen, das den Titel Soziologie der Leiden führen wird und worin die menschlichen Leiden nach allen ihren Klassen und Gattungen in genauer und erschöpfender Systematik bearbeitet werden sollen. Es wird also in etwa 20 Bänden von Lexikonformat alle menschlichen Leidensfälle aufführen und behandeln, die sich überhaupt erdenken lassen. Von den persönlichsten und intimsten bis zu den großen Gruppenkonflikten, den Leiden, die aus Klassenfeindschaften und internationalen Zusammenstößen erwachsen. Es wird kurz gesagt die chemischen Elemente aufzeigen, aus deren vielfältiger Mischung und Verbindung sich alles menschliche Leiden zusammensetzt. Auch den schönen Geist will dieses große Werk nicht vernachlässigen, soweit er eben menschliches Leiden zum Gegenstand hat. Darum ist ein eigener Band vorgesehen, der den Leidenden zu Trost und Belehrung eine Zusammenstellung und kurzgefasste Analyse aller für jeden einzelnen Konflikt in Betracht kommenden Meisterwerke der Weltliteratur enthalten soll. Und dies ist die Aufgabe, mit der man in dem Schreiben, das Sie hier sehen, Ihren ergebensten Diener betraut. Was Sie sagen, Herr Settembrini, da erlauben Sie mir aber, Sie herzlich zu beglückwünschen. Das ist ja ein großartiger Auftrag und ganz wie für Sie gemacht, wie mir scheint. Es wundert mich keinen Augenblick, dass die Liga an Sie gedacht hat. Und wie muss es Sie freuen, dass Sie da nun behilflich sein können, die menschlichen Leiden auszumerzen. Es ist eine weitläufige Arbeit, sagte Herr Settembrini sinnend, zu der viel Umsicht und Lektüre erforderlich ist. Zumal, fügte er hinzu, während sein Blick sich in der Vielfältigkeit seiner Aufgabe zu verlieren schien, zumal in der Tat der schöne Geist sich fast regelmäßig das Leiden zum Gegenstand gesetzt hat und selbst Meisterwerke zweiten und dritten Ranges sich irgendwie damit beschäftigen. Gleichviel oder desto besser, so umfassend die Aufgabe immer sein möge. Auf jeden Fall ist sie von der Art, dass ich mich ihrer zur Not auch an diesem verfluchten Aufenthalt entledigen kann. Obgleich ich nicht hoffen will, dass ich gezwungen sein werde, sie hier zu beenden. Man kann dasselbe, fuhr er fort, indem er wieder näher an Hans Castorp herantrat und die Stimme beinahe zum Flüstern dämpfte, man kann dasselbe von den Pflichten nicht sagen, die Ihnen die Natur auferlegt, Ingenieur. Das ist es, worauf ich hinaus wollte, woran ich Sie mahnen wollte. Sie wissen, wie sehr ich Ihren Beruf bewundere. Aber da er ein praktischer, kein geistiger Beruf ist, so können Sie ihm anders als ich nur in der Welt drunten nachkommen. Nur im Tiefland können Sie Europäer sein. Das Leiden auf Ihre Art aktiv bekämpfen, den Fortschritt fördern, die Zeit nutzen. Ich habe Ihnen von der mir zugefallenen Aufgabe nur erzählt, um Sie zu erinnern, um Sie zu sich zu bringen, um Ihre Begriffe richtig zu stellen, die sich offenbar unter atmosphärischen Einflüssen zu verwirren beginnen. Ich dringe in Sie, halten Sie auf sich, seien Sie stolz und verlieren Sie sich nicht an das Fremde. Meiden Sie diesen Sumpf, dies Eiland der Kirke, auf dem ungestraft zu hausen Sie nicht Odysseus genug sind. Sie werden auf allen Vieren gehen. Sie neigen sich schon auf Ihre vorderen Extremitäten. Bald werden Sie zu grunzen beginnen. Hüten Sie sich! Der Humanist hatte bei seinen leisen Ermahnungen den Kopf eindringlich geschüttelt. Er schwieg mit niedergeschlagenen Augen und zusammengezogenen Brauen. Es war unmöglich, ihm scherzhaft und ausweichend zu antworten, wie Hans Castorp es zu tun gewohnt war und wie er es auch jetzt einen Augenblick als Möglichkeit erwog. Auch er stand mit gesenkten Lidern. Dann hob er die Schultern und sagte ebenso leise, »Was soll ich tun? Was ich Ihnen sagte?« »Das heißt, abreisen?« Herr Settembrini schwieg. »Wollen Sie sagen, dass ich nach Hause reisen soll?« »Das habe ich Ihnen gleich am ersten Abend geraten, Ingenieur.« »Ja, und damals war ich frei, es zu tun, obgleich ich es unvernünftig fand, die Flinte ins Korn zu werfen, nur weil die hiesige Luft mir ein bisschen zusetzte. Seitdem hat sich die Sachlage aber doch geändert. Seitdem hat sich diese Untersuchung ergeben, nach der Hofrat Behrens mir klipp und klar gesagt hat, es lohnte die Heimreise nicht. In Kurzem müsste ich doch wieder antreten. Und wenn ich's da unten so weitertriebe, so ginge mir, was hast du, was kannst du, der ganze Lungenlappen zum Teufel. Ich weiß. Jetzt haben Sie Ihren Ausweis in der Tasche. Ja, das sagen Sie so ironisch, mit der richtigen Ironie natürlich, die keinen Augenblick missverständlich ist, sondern ein gerades und klassisches Mittel der Redekunst. Sie sehen, ich merke mir Ihre Worte. Aber können Sie es denn verantworten, mir auf diese Fotografie hin und nach dem Ergebnis der Durchleuchtung und nach der Diagnose des Hofrats die Heimreise anzuraten? Herr Settembrini zögerte einen Augenblick. Dann richtete er sich auf, schlug auch die Augen auf, die er fest und schwarz auf Hans Castorp richtete, und erwiderte mit einer Betonung, die des theatralischen und effekthaften Einschlages nicht entbehrte: Ja, Ingenieur, ich will es verantworten. Aber auch Hans Castorps Haltung hatte sich nun gestrafft. Er hielt die Absätze geschlossen und sah Herrn Settembrini ebenfalls gerade an. Diesmal war es ein Gefecht. Hans Castorp stand seinen Mann. Einflüsse aus der Nähe stärkten ihn. Da war ein Pädagog und dort draußen war eine schmaläugige Frau. Er entschuldigte sich nicht einmal für das, was er sagte. Er fügte nicht hinzu: Nehmen Sie es mir nicht übel. Er antwortete: Dann sind Sie vorsichtiger für sich als für andere Leute. Sie sind nicht gegen ärztliches Verbot nach Barcelona zum Fortschrittskongress gereist. Sie fürchteten den Tod und blieben hier. Bis zu einem gewissen Grade war dadurch Herrn Settembrinis Pose unzweifelhaft zerstört. Er lächelte nicht ganz mühelos und sagte: Ich weiß, eine schlagfertige Antwort zu schätzen. Selbst wenn Ihre Logik der Sophisterei nicht fern ist. Es ekelt mich, in einem hier üblichen abscheulichen Wettstreit zu konkurrieren. Sonst würde ich Ihnen erwidern, dass ich bedeutend kränker bin als Sie. Leider in der Tat so krank, dass ich die Hoffnung, diesen Ort je wieder verlassen und in die untere Welt zurückkehren zu können, nur künstlicher und ein wenig selbstbetrügerischerweise hinfriste. In dem Augenblick, wo es sich als völlig unanständig erweisen wird, Sie aufrechtzuerhalten, werde ich dieser Anstalt den Rücken kehren und für den Rest meiner Tage irgendwo im Tal ein Privatlogis beziehen. Das wird traurig sein, aber da meine Arbeitssphäre die freieste und geistigste ist, wird es mich nicht hindern, bis zu meinem letzten Atemzuge der Sache der Menschheit zu dienen und dem Geist der Krankheit die Stirn zu bieten. Ich habe Sie auf den Unterschied, der in dieser Beziehung zwischen uns besteht, bereits aufmerksam gemacht, Ingenieur. Sie sind nicht der Mann, Ihr besseres Wesen hier zu behaupten. Das sah ich bei unserer ersten Begegnung. Sie halten mir vor, ich sei nicht nach Barcelona gereist. Ich habe mich dem Verbot unterworfen, um mich nicht vorzeitig zu zerstören. Aber ich tat es unter dem stärksten Vorbehalt, unter dem stolzesten und schmerzlichsten Protest meines Geistes gegen das Diktat meines armseligen Körpers. Ob dieser Protest auch in Ihnen lebendig ist, indem Sie den Vorschriften der hiesigen Mächte Folge leisten, ob es nicht vielmehr der Körper ist und sein böser Hang, dem Sie nur zu bereitwillig gehorchen. Was haben Sie gegen den Körper? Unterbrach Hans Castorp ihn rasch und blickte ihn groß an mit seinen blauen Augen, deren Weißes von roten Adern durchzogen war. Ihm schwindelte vor seiner Tollkühnheit und man sah es ihm an. Wovon spreche ich, dachte er, es wird ungeheuerlich. Aber ich habe mich ja mal auf Kriegsfuß mit ihm gestellt und werde ihm, solange es irgend geht, das letzte Wort nicht lassen. Natürlich wird er es haben, aber das macht nichts. Ich werde immerhin dabei profitieren. Ich werde ihn reizen. Er ergänzte seinen Einwand: Sie sind doch Humanist. Wie können Sie schlecht auf den Körper zu sprechen sein? Settembrini lächelte, diesmal ungezwungen und selbstgewiss. Was haben Sie gegen die Analyse? Zitierte er, den Kopf auf der Schulter. Sind Sie schlecht auf die Analyse zu sprechen? Sie werden mich immer bereit finden, Ihnen Rede zu stehen, Ingenieur, sagte er mit Verbeugung und einer salutierenden Handbewegung gegen den Fußboden, besonders wenn Ihre Einwendungen Geist haben. Sie parieren nicht ohne Eleganz. Humanist, gewiss, ich bin es. Asketischer Neigungen werden Sie mich niemals überführen. Ich denke, meine Stellungnahme ist eindeutig. Eine Macht, ein Prinzip aber gibt es, dem meine höchste Bejahung, meine höchste und letzte Ehrerbietung und Liebe gilt. Und diese Macht, dieses Prinzip ist der Geist. Wie sehr ich es verabscheue, irgendein verdächtiges Mondscheingespinst und Gespenst, das man die Seele nennt, gegen den Leib ausgespielt zu sehen, innerhalb der Antithese von Körper und Geist, bedeutet der Körper das Böse, das teuflische Prinzip, denn der Körper ist Natur. Und die Natur, innerhalb ihres Gegensatzes zum Geiste, zur Vernunft, ich wiederhole das, ist böse, mystisch und böse. Sie sind Humanist, allerdings bin ich es. Denn ich bin ein Freund des Menschen, wie Prometheus es war, ein Liebhaber der Menschheit und ihres Adels. Dieser Adel aber ist beschlossen im Geiste, in der Vernunft. Und darum werden Sie ganz vergebens den Vorwurf des christlichen Obskurantismus erheben. Hans Castorp wehrte ab. Sie werden beharrte Settembrini, diesen Vorwurf ganz vergebens erheben. Wenn humanistischer Adelsstolz die Gebundenheit des Geistes an das Körperliche, an die Natur, eines Tages als Erniedrigung, als Schimpf empfinden lernt. Wissen Sie, dass von dem großen Plotinus die Äußerung überliefert ist, er schäme sich, einen Körper zu haben? Fragte Settembrini und verlangte so ernstlich eine Antwort, dass Hans Castorp genötigt war zu gestehen, das sei das Erste, was er höre. Porphyrius überliefert es. Eine absurde Äußerung, wenn Sie wollen, aber das Absurde, das ist das geistig Ehrenhafte. Und nichts kann im Grunde erbärmlicher sein als der Einwand der Absurdität, dort, wo der Geist gegen die Natur seine Würde behaupten will, sich weigert, vor ihr abzudanken. Haben Sie von dem Erdbeben zu Lissabon gehört? Nein, ein Erdbeben. Ich sehe hier keine Zeitungen. Sie missverstehen mich. Nebenbei bemerkt ist es bedauerlich und kennzeichnend für diesen Ort, dass Sie es hier versäumen, die Presse zu lesen. Aber Sie missverstehen mich. Das Naturereignis, von dem ich spreche, ist nicht aktuell. Es fand vor beiläufig 150 Jahren statt. Ja, so. Oh, warten Sie, richtig. Ich habe gelesen, dass Goethe damals nachts in Weimar in seinem Schlafzimmer zu seinem Diener sagte, ach, nicht davon wollte ich reden, unterbrach ihn Settembrini, indem er die Augen schloss und seine kleine braune Hand in der Luft schüttelte. Übrigens vermengen Sie die Katastrophen. Sie haben das Erdbeben von Messina im Sinn. Ich meine die Erschütterung, die Lissabon heimsuchte, im Jahre 1755. Entschuldigen Sie. Nun, Voltaire empörte sich dagegen. Das heißt, wie? Er empörte sich? Er revoltierte, ja. Er nahm das brutale Fatum und Faktum nicht hin. Er weigerte sich davor abzudanken. Er protestierte im Namen des Geistes und der Vernunft gegen diesen skandalösen Unfug der Natur, dem drei Viertel einer blühenden Stadt und Tausende von Menschenleben zum Opfer fielen. Sehen Sie, Ingenieur, da haben Sie die Feindschaft des Geistes gegen die Natur. Sein stolzes Misstrauen gegen Sie, sein hochherziges Bestehen auf dem Rechte zur Kritik an ihr. Und ihrer bösen, vernunftwidrigen Macht, denn sie ist die Macht und es ist knechtisch, die Macht hinzunehmen, sich mit ihr abzufinden, wohlgemerkt sich innerlich mit ihr abzufinden. Es ist mit dem Körper nicht anders. Man muss ihn ehren und verteidigen, wenn es sich um seine Emanzipation und Schönheit handelt, um die Freiheit der Sinne, um Glück, um Lust. Man muss ihn verachten, sofern er als Prinzip der Schwere und der Trägheit sich der Bewegung zum Lichte entgegensetzt. Ihn verabscheuen, sofern er gar das Prinzip der Krankheit und des Todes vertritt. Sofern sein spezifischer Geist der Geist der Verkehrtheit ist, der Geist der Verwesung, der Wollust und der Schande. Settembrini hatte die letzten Worte dicht vor Hans Castorp stehen, fast ohne Ton und sehr rasch gesprochen, um fertig zu werden. Entsatz näherte sich für Hans Castorp. Joachim betrat zwei Postkarten in der Hand das Lesezimmer. Die Rede des Literaten brach ab und die Gewandtheit, mit der sein Ausdruck ins gesellschaftlich Leichte hinüberwechselte, verfehlte nicht ihren Eindruck auf seinen Schüler, wenn man Hans Castorp so nennen konnte. »Da sind Sie, Leutnant. Sie werden Ihren Vetter gesucht haben. Verzeihen Sie, wir waren da in ein Gespräch geraten. Wenn mir recht ist, hatten wir sogar einen kleinen Zwist. Er ist kein übler Raisonneur, Ihr Vetter. Ein durchaus nicht ungefährlicher Gegner im Wortstreit, wenn es ihm darauf ankommt.«